Strukturelle Analyse der Bekämpfung von Windrädern vom Experten. Nicht baumelt die Schnur meines Lebens, straff hängt sie und langt. Bin Reparateur von Windrädern, der Anlaufstelle von unzufriedenen Helden, verwirrten Politikern, starken Weinern, wilden Denkern. Das Windrad wird geschätzt. Erstens, weil es hoch aufragt. Zweitens, weil es sich bewegt. Drittens, es ist schlank und weiß. Viertens, es geht im Kreis. Dinge, die hoch oben im Kreis gehen, sind ideale Zielscheiben für Kritik. Siehe mein Pamphlet gegen Drehtüren von 2005. Man sieht nicht, was durch den fleißigen Kreis bewirkt wird, ahnt, dass es abfließt. Und jemand profitiert wahrscheinlich, abhängig von Kontinuität und so weiter. Aber dieses Kreisen, dieser einmütig hirnlose Fleiß im Kreis, es ist, als ob unsichtbare Esel werkelten oder Engel. Misstrauen erscheint nicht verkehrt. Und was passiert mit der Luft? Verwechselbar, wechselnd, physischer Legalismus, Physik. Wer nun meint, mit den Lanzen der Poesie, siehe Bild A und Bild B, von vornherein entschieden verbogen, gegen die rotierenden Prinzipien der Physik anzukämpfen, wird in die Luft geschleudert. Darum geht es bei der Poesie. Sie ist ja nicht umsonst Teil der Spaßgesellschaft. Man nennt dies im Englischen Fun. Fan hingegen ist, wie jeder weiß, wenn es saugt und bläst, also da wird unsichtbar eingespeist, um die Natur positiv zu beeinflussen, um der Natur positiv zu begegnen mit getrocknetem Schweiß. Nicht Ritter, sondern Models kämpfen hier mit von diesem Kampf flatterndem, sich entfaltendem Haar. Oh, welch herrlicher Kampf herrscht da mit dem künstlichen Wind. Mit dem kann man auf Augenhöhe kämpfen, besonders wenn man Stöckelschuhe hat. Hingegen der Fun, er liegt in der Luft und treibt doch an, er duftet und lässt rotieren, er nimmt das Gewicht, wenn man sich richtig hinlegt, macht Lärm plötzlich in der Nacht in den Planen und darauf beruht die deutsche Wirtschaft. Ich selbst habe die Ausbildung und tune die Blätter, wie sie die Welt scheiteln ein ums andere Mal. Nicht baumelt die Schnur meines Lebens, straff hängt sie und langt.